allemalen hoppa wohlan, ganz schon geherrscht die Rat heran, wir wollen auf einen Makel gehen. Mit Dampf und Nieres zu Deutsch versehen, Kiss und Glamones nehmt zur Hand, denn Schofle Schilde sind mir bekannt. Kiss und Glamones nehmt zur Hand, denn Schofle Schilde sind mir bekannt. Kleiderdiebstahllied. Nun, Kameraden, Kameraden, wohl auf, wohl an. Ganz dunkel kommt die Nacht heran. Wir wollen auf einen Kleiderdiebstahl gehen. Mit Licht und Schwefel tut euch versehen. Säcke und Brecheisen nehmt zur Hand, denn schlimme Pläne sind mir bekannt. 4 Stunden haben wir, das ist nicht weit. Doch höre zu, ihr guten Leut, kein Wald ist da, nur flaches Feld. Kein geheimer Unterschlupf, der uns erhält. Dann dämmert der Tag, bald ist er da. Und ein Hehler ist auch nicht nah. Das Räuberleben ist betrübt, man wird von keinen Leuten geliebt. So mancher stiehlt nur aus Not und fristet so sein Tränenbrot, ohne dass das Rauben ihm gefällt. Die Armut tut viel auf der Welt. Und macht man auch ein großes Ding, so plagen einen noch größere Ängste. Die Sesshaften und alle anderen rufen Wehe. Man muss in die Wälder, darf nicht ins Haus. Drum, Bruder, sing ich zum Beschluss, weh dem, der als Räuber leben muss. Man muss ins Jahr, darf nicht ins Weiß, drum frisst geschallig zum Beschluss, weh dem, der Koch im Leben muss. Drum frisst geschallig zum Beschluss, weh dem, der Koch im Leben muss.